es wagen, auf ihn magst du es wagen, mit unerschrockener Mut. Auf ihn magst du es wagen, auf ihn magst du es wagen, mit unerschrockener Mut. Was dir ist nütz und gut, was dir ist nütz und gut. Was Gott beschlossen hat, was Gott beschlossen hat, das kann niemand, niemand hindern. Aus allen Menschenkindern, es geht nach seinem Rat. Was Gott beschlossen hat, was Gott beschlossen hat, das kann niemand hindern, niemand, niemand hindern. Bei allen Menschenkindern, bei allen Menschenkindern, es geht nach seinem Rat, es geht nach seinem Rat. Nach seinem Rat.